May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. Radio nach Jazz im Deutschlandfunk, heute das Jahr 1968, und das war Alice Coltrane am 29. Januar für ihr Album A Monastic Trio, und am Anfang hörten wir auch die Stimme von John Coltrane, May There Be Peace and Love and Perfection. Was Alice antrieb, war eine Suche nach nicht-westlichen Quellen der Religiosität, dem, was sie höhere Erfahrungen im spirituellen Leben und höherem Wissen nannte, Musik als Hingabe und Opferung. 1969 wurde sie eine Schülerin von Swami Satchidananda, der 2 Jahre zuvor in die USA gekommen war, nachdem er in Indien seine Divine Life Society geleitet hatte. Er vertiefte ihr Wissen über südindische Musik und Literatur und Philosophie, und sie begann damals ein rigoroses Studium der Vedas und Upanishaden, konvertierte zum Hindu-Glauben und unternahm mehrere Pilgerreisen, mit ihrem Guru nach Indien. Sie gründete dann 3 Jahre später einen Ashram in Kalifornien, wo sie ekstatischen Jazz, religiöse Musik der Hindus und afroamerikanische Spirituals spielte. Am 22. Januar 68 mit seinem elektrisch verstärkten Saxophon Shamtime aus seinem Album The Electrifying Eddie Harris. Er war mit dem weißen Jazz-Trompeter Don Ellis während seiner Militärzeit in Fulda stationiert. Don Ellis sagte ihm, du klingst zu weiß, du klingst wie Stan Getz, phrasier doch mal etwas anders, das ist nicht sehr hip. Don erklärte Eddie den Jazz, der musste darüber lachen. Dann jammten sie in Frankfurt und das Eis zwischen beiden war gebrochen. Für mich gehört Eddie Harris, wie ich in der ersten Stunde schon versucht habe zu erklären, zu den verkanntesten Jazzgrößen des Jahres 68 oder überhaupt jener Epoche. Thank you. Mirage von der britischen Gruppe Pentangle mit dem Bassisten Danny Thompson. Der Saxophonist Albert Eiler begann mit den Aufnahmen zu seiner Platte Love Cry 6 Wochen nach dem qualvollen Tod seines Freundes John Coltrane. Nach dem Abrutscher mit dem Vorgängeralbum New Grass hatte Eiler jetzt wieder festeren Boden unter den Füßen, was sich an Stücken wie Zion Hill mit seinen Gospel-Anklängen deutlich hören lässt. 2 Jahre hatte dieser großartige Musiker noch zu leben. Der Drummer Milford Graves trägt ebenfalls entscheidend zum Gelingen von Love Cry bei. 13. Februar 68. Ah! Well, I'm going, baby, you know crying won't make me stay. Ain't gonna be your dog no more, pretty baby. Yeah, what made you write that song? Boy, I played them songs all through the South by myself. I used to play guitar by myself. You know, this common way of playing, you know, and different keys like E natural and things like that. You know, that's the way the people in the South was playing guitar at that time, you know. This, mm-hmm. Playing and need most and need not you, you know what I mean? We'll be right back. Albert Eiler, Howlin' Wolf, Jimi Hendrix. Jimi hatte diesen Song bei einer Tournee durch Schweden kennengelernt. Aber was hier wie eine Orgel klang, ist ebenfalls eine elektrische Gitarre, aber gespielt durch die bei Hammond-Organisten beliebten Leslie-Boxen mit ihren rotierenden Lautsprechern. Dieser Song Tax Free kam von dem schwedischen Duo Hansson und Carlsson und landete nicht auf dem Album Electric Ladyland von 68, wurde aber von der Jimi Hendrix Experience im folgenden Jahr oft live gespielt. Tax Free tauchte dann posthum auf dem Album War Heroes und später auf South Satan Delta auf. Im Juli 67 war sein großer Freund John Coltrane mit nur 40 Jahren gestorben. Thelonious Monk brach es das Herz. Ein paar Monate vorher hatten sie noch etliche Male zusammengespielt und Monks Frau Nellie erzählte, irgendwo las Thelonious, er sei jetzt eine lebende Legende. Da drehte er völlig durch. Ich bin eine Legende, wisst ihr das? So lief er herum und erzählte es allen, die es hören wollten. Als Musiker hatte er nicht mal eine Krankenversicherung und musste auftreten, damit Geld reinkam. Innerlich zog er sich immer weiter zurück. Er sagte, was muss ich tun, mich zu Tode abrackern? Sein Körper brauchte eine Pause, aber Thelonious Monk konnte sich keine Pausen leisten. Er musste eine Familie ernähren. Während die Kritiker immer wieder Neues von ihm forderten, wurde Thelonious von seinen Fans weiter verehrt. Erste Studien über seine Kompositionen entstanden. Sein Name tauchte in großen Enzyklopädien auf. Zu einer weiteren Europatournee brach er jedoch nur sehr widerwillig auf. Er war bereits schwer erkrankt. Diese Krankheit jedoch war nicht diagnostiziert worden. Er hatte langsam genug von Bühne und Scheinwerfern. Hier ist seine Komposition Thelonious aus seinem 68er Album Underground. Thank you. twitch, tremble at dawn. Murders as lean on each other in your name. Under the hearth, the swallow is resting. Bad luck.

change my mind. If I had to take the choice between the deaf man and the blind, I know just where my feet should go, but that's enough for me. I turned around and knocked them down and walked across the sea. Hadn't traveled very far when suddenly I saw three small ships sailing off towards a distant shore. So lighting up a cigarette, I followed in pursuit and found a secret cave where they obviously stashed the loot. The iron gate quickly rang the bell, hoping I hadn't come too late. But someone came along and told me not to waste my time. And when I asked him who he was, he said, just look behind.